Bevor wir mit der Vorstellung der Impulsgruppe starten, möchten wir kurz eine Abgrenzung des Begriffs Scheiterns vornehmen. Scheitern in Deutschland hat eigentlich nur dieses eine Wort Scheitern. Spannend ist, wenn wir uns anschauen, nicht nur wie ist der Umgang in zum Beispiel im angloamerikanischen Raum mit dem Wort Scheitern, sondern welche Begriffe gibt es dafür? Zum Einstieg vielleicht die Frage, wer von Ihnen kennt Richard Branson? Wer von Ihnen würde sagen, Richard Branson ist ein erfolgreicher Unternehmer? Richard Branson lebt nach dem Motto, Business opportunities are like buses. There's always another one coming. Das heißt, er hat eine Philosophie, die ein permanentes Scheitern einschließt. Ein Scheitern im Sinne von Fail. Weiß jemand, wie Richard Branson gestartet ist, wie seine unternehmerische Laufbahn begonnen hat? Genau, das war dann das Erste, was funktioniert hat. Richard Branson hat angefangen im Alter von 15 Jahren mit seiner ersten Firma, die er gegründet hat. Er hat einen Markt gesehen, er hat ein Kundenbedürfnis gesehen, das jedes Jahr wiederkommt, nämlich das Verkaufen von Weihnachtsbäumen. Er hat Folgendes gemacht, er hat ein Grundstück gemietet, hat angefangen, Bäume auszusehen und im ersten Jahr, was gleichzeitig Versuch Nummer 1 ist, sind Hirsche gekommen, Rehe gekommen und haben ihm alles weggefressen. Failure Nummer 1, wenn man so möchte. Aber, und das ist entscheidend, nicht quit, da kommen wir gleich noch dazu, sondern er hat Folgendes gemacht, im Jahr Nummer 2, er hat einen Zaun rumgebaut, dass das Wild nicht mehr kommen konnte, musste dann aber feststellen, dass der Boden ungeeignet ist und überhaupt keine Bäume dort wachsen. Sein Kapital war aufgebraucht, er war letzten Endes gescheitert. Ein Jahr später war er erfolgreich mit etwas völlig anderem Studentenmagazin. Das Spannende ist hier, er hat und sein ganzer Karriereweg ist gepflastert mit jeder Menge Fails, aber es taucht nie ein Quit auf. Ja, es ist immer ein Fail im Sinne des Prozesses, des Testen von Hypothesen, des Marktes, von Kunden und des Weiterentwicklung des Prozesses zum funktionierenden Geschäftsmodell. Aber es kommt kein Quit drin vor, kein endgültiges Scheitern. In Deutschland haben wir das nicht, wir haben nur dieses eine Wort Scheitern. Einige verstehen das tatsächlich in dieser Hinsicht, dass man es auch als Teil des Prozesses versteht, um letzten Endes zum erfolgreichen Geschäftsmodell zu kommen. Viel brisanter und darüber redet in Wirklichkeit kaum einer, weil wir doch uns immer eher für die erfolgreichen Gründergeschichten interessieren. Ist eigentlich der Umgang mit einem Scheitern, was wirklich zu einer finanziellen Schieflage führt, was vielleicht zu einem Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung führt und letzten Endes auch zum Rückzug der einzelnen Persönlichkeit führt. Dafür sind wir heute da, deswegen freue ich mich, dass wir mit dem Herrn Attila von Unruh und dem Dominik Schwarz hier zwei Experten haben, die sich wirklich tagtäglich mit diesen Themen beschäftigen. Wir wollen Ihnen den Umgang mit solchen Extremfällen näher bringen, Sie gleichzeitig natürlich dennoch dazu ermuten, Ihren unternehmerischen Weg fortzusetzen und gleichzeitig auch ein paar Inputs geben, wie man typische Fehler, die eventuell zu einem Scheitern führen können, eben vermeiden kann. Wir starten vielleicht mit der Vorstellung mit Ihnen, Herr Schwarz. Wir wollen sowohl über die großen Misserfolge als auch über die kleinen Misserfolge sprechen. Und während der Herr von Unruh vielleicht das Scheitern aus einer großen Perspektive und auch die ganzen Dinge, die das Scheitern mit sich bringt, aus wirtschaftlicher Sicht, aus sozialer Sicht viel reden wird, möchte ich den Fokus ein bisschen setzen auf, was geht denn in Projekten wirklich regelmäßig schief, was sind Punkte, bei denen ein Scheitern vielleicht schon auch vorprogrammiert ist. Ich selbst bin aus der Digitalbranche, ich bin die letzten Jahre immer im Projektmanagement tätig gewesen und gerade als Dienstleister bekommt man sehr viele, sehr tiefe Einsichten in dritte Unternehmen. Und das Interessante daran ist, dass egal ob es jetzt um ein Start-up geht oder ob es um den großen Konzern geht, meistens die Dinge an den gleichen Sachen scheitern, an den gleichen Stolpersteinen scheitern und vielleicht können wir heute die ein oder anderen Stolpersteine im Vorfeld auch schon vermeiden oder daraus lernen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass Sie noch so zahlreich geschafft haben, zu dieser späten Stunde nach so einem intensiven Tag hierher zu kommen. Und wir haben im Vorfeld uns überlegt, wie können wir diesem Thema Scheitern diese Schwere nehmen. Das ist ja kein leichtes Thema. Und deshalb haben wir diesen Workshop auch genannt, Erfolgreich Scheitern. Und wir haben uns überlegt, wir werden aus verschiedenen Perspektiven hier etwas zu dem Thema sagen. Vielleicht kann ich mich kurz vorstellen. Ich war eigentlich mein ganzes Leben lang Unternehmer. Ich habe verschiedene Firmen gegründet, war zuletzt im Bereich Eventmarketing tätig und war eigentlich recht erfolgreich mit den Firmen und bin trotzdem in die Insolvenz gegangen oder musste in die Insolvenz gehen und habe darüber quasi zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht, was heißt das, in Deutschland in Insolvenz gehen zu müssen. Und war eine sehr schwierige Zeit für mich. Und ich habe Orientierung gesucht und versucht zu erfahren, wie gehen andere Menschen damit um, was machen die anders als ich und was kann ich von ihnen lernen. Und ich habe festgestellt, es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der von sich sagt, ja, ich bin jetzt auch gerade in der Insolvenz, ich bin auch gerade gescheitert. Es wird nicht so gerne rumerzählt und aus dem Grund habe ich dann eine Selbsthilfegruppe gegründet in 2007 in Köln, aus ureigenstem Interesse mit anderen Betroffenen in Kontakt zu kommen, habe diese Gruppe die anonymen Insolvenzler genannt, auch gerade in Anlehnung quasi an andere Anonymous-Gruppen, wo man in einem geschützten Rahmen zusammenkommen kann, wo man anonym bleiben kann, wo man sich austauschen kann, wo auch nur Betroffene zusammenkommen, das heißt, wir reden auf Augenhöhe miteinander und die Resonanz auf dieses Angebot war so groß, dass ich Anfragen aus ganz Deutschland bekommen habe und wir haben danach Gruppen in München, in Hamburg, in Berlin gegründet und inzwischen gibt es 13 Regionalgruppen der anonymen Insolvenzler und wir haben 2 Gruppen in Österreich und wir haben immer noch sehr, sehr viele Anfragen aus anderen Regionen und das zeigt, es gibt da einfach einen ganz großen Bedarf, sich austauschen zu können. Und um dem Ganzen eine Organisation zu geben, haben wir einen Trägerverein gegründet, den BVINSO, den Bundesverband Menschen in Insolvenz und Neue Chancen, als gemeinnützigen Verein. Und aus diesen ganzen Treffen hat sich immer wieder gezeigt, es gibt einen ganz großen Bedarf, nicht nur sich austauschen zu können mit anderen Betroffenen, sondern auch nach Beratung. Und wir haben sehr viele erfahrene Menschen bei uns in unserem Kreis, in unseren Mitgliedern, die selber als Unternehmer tätig waren, die sehr viel Krisenkompetenz erworben haben und die wir jetzt ausbilden als Berater, um den Menschen zu helfen können, die quasi vor einer Insolvenz stehen und das sind in erster Linie selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmen, denen eine Orientierung geben zu können, was sind die Punkte, die wichtig sind, worauf muss ich achten, was sind Indikatoren, die entscheidend sind, wie kann ich vorbereitet in die Insolvenz gehen. Wie kann ich den Turnaround noch schaffen, selbst wenn es eng wird? Und da bin ich gerade dabei, eine gemeinnützige GmbH als Sozialunternehmen zu gründen, werde dabei von Ashoka unterstützt und bin damit vollem Herzblut und Leidenschaft dabei und wie gesagt, die Resonanz ist sehr, sehr groß. Ich bin jetzt heute hierher gekommen mit der Frage, die ich gerne an Sie quasi erstmal in den Raum stellen würde, ist und die ist, was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, Sie können nicht scheitern? Also, was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, Sie können nicht scheitern? Und für mich ist da auch, kommt da dieser Satz hoch, du bist genug. Also du bist nicht nur genug, sondern jeder hat so viel Potenzial und so viele Möglichkeiten und die gilt es halt zu leben. Und da kommt auch dieser Satz von Ashoka oder für mich zum Tragen, der sagt, everybody is a change maker. Also wir haben alle das Potenzial, etwas zu bewegen und zu machen. Und in dem Zusammenhang gehört Scheitern, ist die andere Seite der Medaille von Erfolg. Und insofern ist für mich das Wort Scheitern auch kein Schimpfwort oder ein Thema, was man nur so hinter vorgehaltener Hand besprechen kann, sondern es gehört dazu und es ist für mich quasi wie die DNA auch von sozialer Veränderung. Und das Dritte ist, dass für mich auch das Scheitern die Bedeutung bekommt, die wir dem Scheitern geben. Also sehen wir es als Niederlage oder sehen wir es als Transformationsprozess, als einen Schritt auf dem Weg? Und ich verbinde das viel lieber mit diesem Begriff Veränderung. Und das führt für mich dann auch wieder zu der Frage, wie definiere ich Erfolg für mich? Ist es Erfolg für mich, wenn ich den Erwartungen erfülle, die an mich gestellt werden, von der Gesellschaft, der Familie, dem sozialen Umfeld? Bin ich erfolgreich, wenn ich einen guten Job habe oder einen gewissen Status erreicht habe oder eine Sicherheit in der Altersvorsorge erreicht habe? Und die Frage ist für mich, inwieweit ich dabei auch mein Potenzial gelebt habe. Und da kommt dieses Thema Angst zum Tragen, diese Stimme, die uns sagt, ja, was ist, wenn das jetzt nicht hinhaut? Oder jeder kennt es, der ein Projekt startet und seine Vision umsetzen will, ja, was ist, wer soll das bezahlen? Das ist für mich immer so diese klassische Killerfrage. Und was ist, wenn das schief geht? Und insofern ist diese Angst zu scheitern eine unglaublich mächtige Kraft, die uns dann oft schon bremst, bevor wir überhaupt den ersten Schritt gegangen sind. Und ich möchte eigentlich den Menschen Mut machen, diesen Schritt zu riskieren und es zu probieren, auch auf die Gefahr hin, dass man scheitern kann. Und ich treffe in den Beratungen, die ich eigentlich täglich mache mit Menschen, die in dieser Situation sind, dass sie kurz davor sind, in eine Insolvenz zu kommen oder in einer ernsthaften wirtschaftlichen Krise stecken, dass ich merke, ich habe da unglaublich viel Respekt, weil das sind Menschen, die etwas versuchen und die sich auch dieser Situation stellen. Und insofern ist es die Vision, die ich habe, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der berufliches und persönliches Scheitern als Lernprozess gesehen wird, als Lernchance und nicht mehr zur Ausgrenzung führt, wie es das leider in Deutschland immer noch ist, wenn jemand zum Beispiel in die Insolvenz geht. Und abschließend kann ich sagen, unser Lösungsansatz über den BVINSO ist, ein bundesweites Netz an Unterstützungsmöglichkeiten zu bieten, wo Betroffene zusammenkommen können, im geschützten Rahmen sich austauschen können. Ich habe eben eine Anfrage gekriegt von einem Teilnehmer, der sagte, er möchte nachher noch kurz einen Satz dazu sagen, dass er auch so einen Kreis gründen möchte oder anbieten möchte hier in Berlin für Gründer, damit die Möglichkeit haben, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch wenn sie noch nicht an dem Punkt sind, dass sie mit der Frage konfrontiert sind, zu scheitern, aber einfach diese Fragen in einem Kreis von anderen Menschen auf Augenhöhe besprechen zu können. Und ein anderer Teil ist natürlich auch dieses Angebot der Beratung, was wir jetzt entwickeln, das wir Orientierungsberatung nennen, und da kann ich gerne gleich auch noch was dazu sagen.